Live-Talk-Radio 0800 5678 111 im WDR-Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, Freitagnacht, das ist unsere Nacht. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr braucht einfach nur diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, Sascha, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, was ist dein Thema? Mein Thema ist Antisexualität. Antisexualität? Richtig. Hä? Ja. Was ist das? Geh mal bitte noch näher an das Telefon, damit ich dich bei dem spannenden Thema richtig verstehe. Ich hoffe ja. Leg los, Antisexualität, noch nie gehört. Tja, ist das heißt, du, selten oder... Du bist nie scharf, oder was? Richtig, genau. Ehrlich? Ich habe also kein Interesse an Sex. Sag bloß, mit 23 Jahren, wo alle anderen 23-Jährigen nichts anderes im Kopf haben, fast nichts anderes. Ja. Ja, im Ernst, erzähl mal, seit wann hast du das? Ja, eigentlich schon immer. Ich habe erst gedacht, irgendwas stimmt nicht bei mir oder ist nicht in Ordnung. Mhm. In jungen Jahren habe ich auch, also so in der Pubertätszeit, wo man halt mit seinen Freunden spricht über die Nummern, die man geschoben hat, sage ich jetzt mal so, habe ich also... Hallo? Ja, ich höre dich. Schuhe ich weiter. Da habe ich also immer gelogen und habe gesagt, ich habe Sex und in Wirklichkeit habe ich nicht Sex gehabt. Du hast bis heute keinen Sex gehabt? Ich habe bis heute keinen Sex gehabt. Mit keinem Menschen irgendwie eine erotische Erfahrung geteilt? Erotische Erfahrung, ja, ich sag mal, Zärtlichkeiten, Küssen oder Streicheln. Mhm. Hast du denn mit dir selbst Sex? Auch nicht mehr. Also, ich habe mal onaniert, aber weiß ich nicht. Also, das war nicht oft, weil ich einfach, ich weiß nicht, es ist der Ekel. Der Ekel? Der Ekel, ja, ich find's, ich weiß nicht, ich find's ekelhaft. Mhm. Warum findest du es ekelhaft? Kannst du das erklären? Ist wahrscheinlich schwierig. Ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch, ich weiß nicht, woher es kommt. Also ich bin auch nicht irgendwie streng erzogen worden oder ich bin sehr offen erzogen worden. Ich habe sehr junge Eltern. Mhm. Also meine Mutter ist 41, mein Vater ist 43. Mhm. Von der Seite ist das eigentlich nicht irgendwie... Also kein besonders streng religiöses Elternhaus zum Beispiel. Richtig, genau. Also ich bin auch nicht... Du kannst es an deinen 10 Fingern abzählen, wie oft du in deinem Leben onaniert hast? Ja. Wenn du auf der Straße gehst im Sommer oder ja beispielsweise im Sommer, guckst du den Mädels so nach und findest das schon interessant oder geht dir das völlig an deinem Interesse vorbei? Das geht an meinen Interessen vorbei. Also auch bei Jungs? Oder ich weiß nicht, ob du, wenn hetero- oder homosexuell orientiert bist? Ja, wenn eigentlich... stehe ich mir doch auf Frauen. Ja. Aber im Prinzip, ja, weiß ich nicht, es sind für mich wirklich innere Werte. Ja gut, dagegen ist ja nun gar nichts einzuwenden, gegen die viel beschworenen inneren Werte, aber es gibt ja noch äußere Werte, die mir auch Spaß machen. Ja, aber da gucke ich halt nicht drauf. Mhm. Wie ist das denn, hast du in deinem Leben schon mal einen Pornofilm gesehen? Habe ich jetzt was Falsches gefragt? Hallo? Oh, ich hoffe nicht, dass er es vor Schreck aufgelegt hat. Aber ich... Himmels Willen. Ich glaube, die Leitung war sehr schlecht und ich bitte meine Regie, den Sascha nochmal zurückzuholen, wenn es irgendwie geht. Und auch in diesem Zusammenhang nochmal die Bitte an euch, wenn ihr eine Festnetznummer habt, bitte ruft uns auf dieser Nummer an, weil diese ganzen Handynummern, wir machen die Erfahrung ja nun schon seit Wochen und Monaten, die sind uns ja ein Graus. Man versteht die Leute nicht richtig, die Leitungen brechen ab und so weiter. Nun waren wir gerade in so einer spannenden Stelle. Jetzt versuche ich mal mein Glück mit Silvia. 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silvia. Was ist denn dein Thema? Mein Problem ist, ich habe mich gestern von meinem Freund getrennt, habe dem alle Klamotten vor die Türe gestellt, weil er mich die ganzen 14 Jahre nur geprügelt, gedemütigt hat vor anderen Leuten. 14 Jahre warst du mit ihm zusammen? 14 Jahre. Ich habe ein Kind mit dem Mann. Ich lebe mit dem Mann Tür an Tür. Bin Tür, also in der Tür. Nebenwohnung jetzt und höre, wie er drüben über mich ablästert. Mhm. Ich weiß, manche Menschen sind nach Alkohol süchtig, ich bin halt nach diesem Mann süchtig. Mhm. Ich weiß, dass das ein Schwein ist, aber ich komme von diesem verdammten Mann nicht los und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin es manchmal leid, will ich dir sagen, Silvia, diese Geschichten von Frauen hier zu hören. Dann frage ich mich immer, was ist denn los mit diesen Frauen, wenn die sich 14 Jahre lang schlagen lassen? Du hast 14 Jahre lang Gewalt erfahren von diesem Mann. Ja, ich kann dir aber sagen, was so Frauen bewegt. Ja. Das sind Frauen, die selber nie ein intaktes Familienleben hatten. Gut, die Erklärung selbst sind vielleicht... Selbst nie liebevolle Eltern hatten. Das mag sein, dass es immer irgendwelche Ursächlichkeiten in der Vergangenheit, in der Kindheit gibt. Aber ihr seid erwachsene Menschen. Ja, aber wenn man ein Kind hat, dann ist das alles nicht so einfach. Das mag alles sein, aber auch ein Kind ist keine Rechtfertigung dafür, sich von einem Mann schlagen zu lassen. Sagt mir mal bitte, wie es bei euch abgegangen ist, die 14 Jahre. Ja, sobald... Wenn er mit mir allein ist, ist er der liebevollste Mensch, den ich kenne. Mhm. Der unternimmt mit mir Dinge. Wir machen alles zusammen. Nur sobald er seine, so wie ich das sage, Saufkumpan ist, dreimal die Woche das Gelager drüben in der Wohnung. Mhm. Ja, und dann demütigt er einen vor den Leuten. Mhm. Und wenn ich dann nicht tue, was er will, und wenn ich ihm die Meinung sage, dann schmiert er mir sogar vor den Leuten eine. Und das ist oft vorgekommen? Ja, nicht nur einmal. Mhm. Gingen denn diese Gewaltattacken dann weiter, wenn die anderen Kumpels weg waren? Nee, eben nicht. Dann war er wieder der liebe Feuer. Also immer nur vor den anderen immer Leuten? Immer nur vor den Leuten. Mhm. 14 Jahre. Spielt er sich auf. 14 Jahre lang? 14 Jahre lang. Mhm. Und wie hat er sich dann hinterher zu dir geäußert? Hat er sich entschuldigt? Hat er gesagt, naja, tut mir leid oder so? Nee, noch nicht einmal. Tat trotz, wenn nichts gewesen wäre. Und wie oft kamen solche Dinge vor? Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Ich habe dem sogar mal deswegen angezeigt. So, dass per Rechtsanwalt festgelegt wurde, wenn er mich noch einmal schlägt, dann müsste er so und so viel Geld bezahlen. Also nur mal, um sich jetzt so ein Bild zu machen, gab es diese Saufgelage so einmal im Monat? Nee, dreimal die Woche. Dreimal die Woche? Ja, und jetzt seit sein Freund tot ist noch öfter. Und dann kam es auch fast immer vor, dass er dir eine gescheuert hat? Ja, und vor den Leuten mich als Nutte bezeichnet und alles, sodass die Leute sogar schon empört waren. Hm. Die haben mich auch gefragt, warum ich mir das bieten lasse. Ich weiß es nicht. Hm. Und ich frage das jetzt nochmal. Du hast das 14 Jahre mitgemacht. Das war am Anfang war das auch schon so, als ihr zusammen wart? Nee, am Anfang nicht. Na gut, am Anfang hat er mich nur mit, wie sagt man, Verachtung gestraft. Vor den anderen Leuten? Nee, ohne die anderen Leute, auch wenn wir uns gestritten haben und so. Der hat mich früher nie geschlagen. Mhm. Erst als ich mit der Kleinen schwanger wurde. Mhm. Weil er das Kind nicht wollte. Ach, dann hat er dich gesagt. Also Silvia, dann bist du selbst schuld, dass du das aushältst. Tut mir leid, wenn ich das so hart sage. Ja, ich weiß. Also da habe ich auch überhaupt kein Mitleid. Und da kannst du mir mit Vergangenheit und schlimmer Erziehung kommen, wie du willst. Wenn du da als 34-jährige Frau nicht die Kraft hast und nicht Frau genug bist zu sagen, nein. Und auch nicht mit meinem Kind. Das Kind kriegt das doch alles mit, Mensch. Nee, die kriegt das eben nicht immer mit. Nein, die kriegt das nicht immer mit, aber die kriegt doch diese Grundstimmung mit zwischen euch, dass da alles nicht so ist, wie es sein sollte. Ja, aber kannst du nicht verstehen, dass ich einem 12-jährigen Kind nicht den Vater nehmen möchte? Nein, kann ich nicht verstehen. Es ist der Vater des Kindes. Nein, kann ich nicht verstehen. Nein. Ja, na und? Wenn der Vater sich so der Mutter gegenüber verhält und die Mutter 14 Jahre lang solche Demütigungen hat hinnehmen müssen und geschlagen wird. Gott, was gibt es denn da noch zu reden? Ich weiß aber, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Aber ihr seid jetzt getrennt. Du hast gerade. Wir sind getrennt seit gestern. Ist das jetzt so eine übliche Trennung, die schon 100.000 Mal? Nee, das ging von mir aus. Also ich habe ihm das auch nur auf Band gesprochen. Ich habe selber mit ihm überhaupt nicht gesprochen. Gab es das denn schon öfters? Und, ja, in den letzten 14 Jahren öfter. Und dann also bist du doch wieder... Nach drei, vier Wochen hat man sich dann immer wieder vertragen. Und dann sagen wir nicht, man hat sich vertragen. Du bist treu, doof, zu ihm zurückgedackelt. Ja, wie ein Dackel. Ja. Genau so ist es. Nur diesmal habe ich mir gesagt, das muss anders werden. Nur ist ja scheiße, wir leben Tür an Tür. Das ist wirklich beschissen, ja. Ihr wohnt also in einem Mietshaus? Ich bin wegen ihm dahin gezogen. In einem Mietshaus quasi auf einer Etage so nebeneinander? Ja, genau, Tür an Tür, also 2 Millimeter nebeneinander. Ich höre genau, was drüben in der Wohnung vorgeht. Mhm. Das ist wirklich schwierig, weil das Ideale wäre natürlich, wenn du jetzt entfernt wohnen würdest von ihm. Ich bin ja gerade erstmal hierher gezogen vor einem Jahr extra. Ich dachte, es wird dann besser. Mhm. Weil er dann auch sagte, die Wohnung ist frei, kümmere dich drum, dann haben wir endlich eine jetzt, große Wohnung. Jetzt hast du ihm das auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ja. Das war gestern. Das war gestern Nachmittag, ja. Und seitdem hat er sich bei dir gar nicht gemeldet? Nee, ich war ja auch gestern den ganzen Abend nicht zu Hause. Ich bin einfach weggeblieben mit dem Kind. Und heute? Ja, und heute bin ich nach Hause gekommen und hörte schon, wie drüben wieder Saufgelage war. Das heißt, er ist jetzt mit seinen Jungs drüben zugegangen? Ja, nicht nur Jungs, da ist auch eine bisexuelle Frau dabei. Mhm. Und für die Frau tut er alles. Also, dass ich mich dann beschwere, ist ganz logisch. Mhm. Wenn die Frau Piep sagt, springt der. Was schätzt du denn ein, was jetzt passiert? Wird er sich bei dir melden oder lässt er das jetzt alles so laufen? Domian, ich weiß es nicht. Ja, du kennst ihn doch. Du kannst ihn doch einschätzen, Mensch. Ja, ich weiß, das wird noch Ärger geben. Mhm. Weil er hat mir im Juli die Türe eingetreten, nur weil ich mich morgens verschlafen habe und die Kleine deshalb nicht pünktlich zur Schule ging. Mhm. Also, du wohnst ja erstmal da. Ja, leider. Und so schnell kommst du da wahrscheinlich jetzt auch nicht weg. Nee, so schnell kriegt man hier keine Wohnung in unserer Stadt. Wahrscheinlich sollte das Fernziel sollte schon sein, dass du da rauskommst. Ja, aber gut, ich weiß, das ist alles nicht so einfach zu regeln. Aber das nächste Ziel muss jetzt sein, dass wirklich die Türen zwischen euch zubleiben. Also ich muss sagen, ich habe mich vorhin befreit. Ich habe seine Sachen bei mir im Keller gehabt, wie Tannenbaum und so. Das habe ich ihm alles vor seine Kellertüre geschmissen. Mhm. Ihm Zettel durch die Türe rübergeschoben und gesagt, räum dein Kram da unten weg, da kommt keiner mehr durch. Mhm. Also immerhin, ne? Immerhin, tust es. Ja, also es kam gestern urplötzlich. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr und Feierabend. Was war denn gestern das zündende Moment, dass du gesagt hast? Nee, das war vorgestern schon, weil er zu mir meinte, die Türe, die er eingetreten hat, er hat jetzt die Rechnung dafür bekommen. Mhm. Er wollte von mir verlangen, dass ich das bezahle. Ich wäre auch schließlich dran schuld gewesen. Mhm. Und das sehe ich irgendwo nicht ein. Ich bin ja wohl nicht am Kopf gefallen. Ja, das hoffe ich. Ich hatte schon fast die Befürchtung vorhin, nach dem, was du erzählt hast. Aber ich merke jetzt, dass du doch wach wirst. Ja, ich war länger wach geworden, nur wenn man nach einem Mann süchtig ist, ist das nicht so einfach. Mhm. Ich habe für den Mann alles getan, du mir alles aufgegeben. Schlimm genug. Aber du bist erst 34 Jahre alt. Ja. Du bist noch eine junge Frau. Und wenn du jetzt die Notbremse ziehst, ist auch noch okay. Du hast Fehler gemacht, aber das ist nur Vergangenheit. Und jetzt zieh das auch weiter durch, was du angefangen hast. Und wenn das noch so hart ist, aufgrund der Tatsache, dass ihr dazu so eng zusammenwohnt, zieh es durch, Silvia, zieh es durch. Und lass dich nicht. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich will ja nicht noch mehr am Grunde liegen. Ja, und lass dich nicht nochmal weich kochen, wenn er jetzt ankommt. Nee, mit Sicherheit nicht. Du hast seelisch und körperlich am Ende. Eben. Du hast das ja alles 100.000 Mal schon durchgemacht. Brauche ich dir gar nicht erzählen. Was meinst du, dass meine Eltern auf mich einreden? Mhm. Ich hoffe, dass dieses kurze Gespräch eine kleine Folge hat bei dir. Nö, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Du meinst, dass du doch wieder zu ihm zurückgehst? Nein, auf keinen Fall. Nee, da haben wir uns jetzt nicht verstanden. Ich will auf keinen Fall. Mhm. Denn dafür habe ich genug Demütigung hinnehmen müssen. Mhm. Also Silvia, möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht mal ein paar Worte reden? Das wäre nett. Dann machen wir das mal so. Du kennst das. Ich kenne die Regel, ja. Du legst auf und die Annette ruft zurück. Okay. Danke dir. Halt durch, ne? Ja. Tschüss. Ciao. Alles Gute. Ich danke dir. Jo. Da habe ich ihn wieder, den Sascha. Halt, wo ist er hier? Sascha! Ja. Mensch, ich hatte schon den Schreck, ich hätte eine sehr indiskrete Frage gestellt gerade. Nein. Also die letzte Frage war, also um es nochmal zusammenzufassen, du hast keine Lust am Sex. Richtig. Überhaupt keinen Bock drauf. Du hast erst ein paar Mal in deinem Leben onaniert und noch nie mit einer Frau oder mit einem Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Und meine Frage war gerade, hast du schon mal ein Porno gesehen? Ja, ich hab auch schon Pornohefte gekauft. Aber um halt zu wissen, ob ich in Anführungsstrichen normal bin. Aber ich will mal gleich dazu sagen, Pornografie ist was Schlimmes. Ihr lieben Kleinen, bitte nicht kaufen und so, das macht man nicht. Aber ich frage dich ja trotzdem jetzt, du bist ja ein erwachsener Mann, was hat sich denn dann bei dir getan, als du es gesehen hast? Nichts, also ich finde diese ganzen, schon alleine, ich sag mal, diese Stoßbewegungen, ich empfinde es unästhetisch. Mhm. Ich empfinde also keine Liebe oder keine Romantik. Okay. Du redest von den inneren Werten, von der Liebe, von der Romantik. Warst du denn schon mal in eine Frau verliebt? Ja, also ich hatte im März eine sehr, sehr tolle Frau kennengelernt. Mhm. Das Ganze hat sich so entwickelt, dass die Frau jemand gebraucht hat oder eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht hatte und ich ihr halt gesagt habe, sie könne bei mir schlafen, mhm. würde nur ein Problem geben. Ich habe wirklich eine sehr kleine Wohnung, mhm. Die ist 20 Quadratmeter, aber für mich reicht das. Und ich habe gesagt, wir müssen in einem Bett schlafen, aber sie braucht sich keine Sorgen zu machen, es würde nichts passieren. Und ich meine, gut, sagt jedermann, mhm. Das hatte sie auch gesagt. Sie hat dann auch bei mir geschlafen. Sie hat auch gemerkt, dass ich also kein Interesse habe. Das ging dann 3 Wochen so. Und drei Wochen ging es so? 3 Wochen lag sie also neben mir. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich in die Frau verliebt. So, und was ist draus geworden? Wir haben uns geküsst und, wie gesagt, gestreichelt. Und ich habe ihr halt gesagt, ich möchte keinen Sex. Mhm. Ich möchte einfach nur gestreichelt werden, geliebt werden. Aber weißt du, ich frage das deshalb, weil du sagst, du legst Wert auf Romantik und dir ist das ekelhaft, so dieser pure Sex. In dem Fall ist es ja was anderes. Wenn du dich verliebt hast in jemanden, könnte ich ja jetzt die These aufstellen, dann passt es doch zueinander. Aber offensichtlich bei dir auch in dem Falle nicht. Nein, also sie war auch unheimlich scharf. Und daran ist was war sie? Nicht unheimlich scharf? Sie war unheimlich scharf. Unheimlich scharf. Also, es war also eine Frau, die braucht es wirklich, weiß ich nicht, die braucht es wirklich täglich. Und die hat es nicht verstanden, also sie hat es nicht kapiert, weil ich bin nun mal ein Mann und ein Mann muss halt immer. Nee, das war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage oder meine Anmerkung war, wenn du sagst, dass du auf Romantik stehst, du warst in eine Frau verliebt, mhm. dann gehört doch dann auch, dann ist es doch einfacher, sich dann auch in so eine sexuelle Ebene zu begeben. Nein, ich weiß nicht. Könnte also nie, ja, sie hat mich also zum Beispiel mal am Penis gepackt und ich fand es, also weiß ich nicht. Also im Klartext, das heißt, wenn du verliebt bist, selbst wenn große Gefühle im Spiel sind, hast du auch keine Lust an Körper und Erotik und Sexualität. An Sexualität. Über den Rücken streicheln, das ist in Ordnung, oder? Mhm. oder? Die Sache ist dann kaputt gegangen mit der Frau wieder? Sie ist natürlich kaputt gegangen, ja. Mhm. Funktioniert bei dir denn so körperlich alles normal? Hast du nächtliche Erektionen? Hast du, wenn du morgens aufwachst, eine Erektion? Ja, ja, also ich bin potent. Also das ist alles in Ordnung so. Mhm. Richtig, genau. Ich habe auch im Prinzip, ich selber habe kein Problem damit. Mhm. Es ist nun mal halt unheimlich schwer, irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Ja, natürlich. Das Problem ist natürlich in dem Moment sofort gegeben, wenn du dich in jemanden verliebt hast. Und das Thema aufkommt, ne? Sexualität und Erotik, weil es immer irgendwie dazugehört. Ja, für mich gehört es aber nicht dazu. Also für dich nicht, aber für die anderen. Und daher wird es ein Problem. Ja, also ich sage schon immer, Liebe und Sex, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, aber ich habe doch gerade gefragt, wenn die Liebe dann da ist, dann könnte die Sexualität auch funktionieren. Aber das funktioniert ja bei dir eben auch nicht. Auch nicht im Bereich der Liebe. Nein. Mhm. Warst du denn wirklich mit deinen 23 Jahren erst einmal so verliebt in diese Frau, von der du gerade erzählt hast? Ja, also das war wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt, also das war richtig herzklopfend. Mhm. Mhm. Ich muss sagen, also ich... Sascha, ich... Den, ja, sag, bitte, ne, ich sprich aus. Ich war auch immer nur den größten Teil meines Lebens mit Frauen befreundet. Mhm. Ich bin auch sehr, sehr sensibel. Mhm. Und das heißt dann auch immer so, der ist schwul. Hast du denn da so richtig in dich hineingehört, dass du vielleicht doch auch ein bisschen zur anderen Seite tendierst, also vielleicht ins Bisexuelle hinein, könnte das sein? Ich habe es probiert und also Frauen, weiß ich nicht, also brauche ich schon, stehe ich also schon drauf. Hm. Wie hast du es probiert? Ich habe also auch mal versucht, eine Männerfreundschaft aufzubauen, aber schon alleine, als der Mann mich geküsst hat, da ist, weiß ich nicht. Ach, so weit kam es dann auch schon mit dem Mann. Ja, aber weil ich es halt wissen wollte. Mhm. Weißt du, beschäftigt mich ja das auch, weil... Ein Begriff oder ein Wort hat mich gerade sehr stutzig gemacht, das, was du gesagt hast. Nämlich, das finde ich ekelhaft. Ja. Und das deutet für mich auf irgendetwas ganz, ganz tief Problematisches hin. Sascha, ich weiß nicht auf was. Du hast gesagt, du kommst aus einem sehr liberalen und offenen Elternhaus. Mhm. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt auch Küchenpsychologie und die möchte ich hier nicht betreiben. Ich glaube, dass es irgendwo eine sehr tiefe Störung gibt, von der du vielleicht selbst gar nicht richtig weißt, was los ist. Weil das ist ja nun mal was ganz normal, was Natürliches. Und das ekelhaft zu finden, auch an sich selbst sogar, sagt mir, dass da was ganz grundsätzlich nicht in Ordnung ist bei dir. Ja, Jürgen, ich habe da auch schon sehr lange drüber überlegt, was da sein könnte. Aber ich bin also da in keiner Weise mal irgendwie angefasst worden oder so. Oder es ist nie was gegen meinen Willen passiert. Ja, so eine Idee hatte ich gerade auch. Ich wollte es dir selbst gar nicht ausdrücken. Vielleicht hast du mal einen sexuellen Missbrauch erfahren, den du gar nicht mehr weißt, von dem du gar nichts mehr erinnerst. Nein, ich weiß es nicht. Also wir wollen das auch um Gottes Willen jetzt nicht. Nein, also glaube ich nicht. Ekelhaft, sag ich mal, auch in dem Sinne schon alleine, ja, dieses Aufeinanderliegen, dieser Schweiß und dieses, weiß ich nicht. Mhm. Es gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du lebst so weiter wie bisher, weil du sagst, für dich persönlich ist es egal. Aber es wird ja immer ein Problem in dem Moment, wo du in nahen Kontakt mit einer Frau kommst und dich verliebst. Genau. Und die Frau sich in dich verliebt. Ja. Ich meine, willst du das hinnehmen? Wenn du das hinnehmen willst, dann leb so weiter. Wenn du das aber nicht hinnehmen willst und vielleicht auch, ich sage jetzt mal, wertend ein ganz entspanntes Verhältnis zu dir, zu deinem eigenen Körper und zur Sexualität bekommen möchtest, dann musst du zu einem Therapeuten gehen. Ja, also ich sag mal, jeder Mensch möchte ja geliebt werden. Und das funktioniert, wie gesagt, ohne Sex leider nicht. Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Oder du musst halt dich ausschließlich auf Freundschaften, auf tiefe Freundschaften einlassen. Ja, aber selbst bei tiefen Freundschaften, Jürgen, kommt es irgendwann zum Punkt, wo die Frau sagt, ich möchte es. Ich habe es also oft. Nicht unbedingt, aber es kann natürlich sein, wenn die Frau sich verliebt hat. Sehr, sehr oft. Also ich würde auch sagen, ich bin nicht gerade unattraktiv. Ich glaube, dass wirklich eine Störung vorliegt und etwas nicht in Ordnung ist. Und mach es doch einfach mal, du hast doch gar nichts zu verlieren. Geh doch mal zu einem Therapeuten oder einem Sexualtherapeuten. Versuche doch einfach mal ein paar Gespräche zu führen. Du kannst es ja zu jeder Zeit abbrechen, wenn du nicht mehr möchtest. Aber es ist doch eigentlich für dich auch interessant, das mal rauszukriegen. Es würde schon meinen, wenn ich du wäre, meinen eigenen Ehrgeiz motivieren, zu kapieren, warum ist das bei mir so? Ja, wie gesagt, also ich mache mich auch selbst auf die Suche danach oder denk auch drüber nach. Mhm. Warum? Darf ich dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest? So rein Tipps vielleicht für Anlaufstellen oder Psychologen, die sich da besonders gut auskennen in der Problematik. Mhm, okay, klar. Du legst auf, Annette ruft dich wieder an. Alles Gute. Okay, danke dir. Sascha, tschüss. Wiederhören. Tschüss. Alles Gute, ciao. Dir auch, dankeschön. Tina ist dran und Tina ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tina. Mein Thema sind Männer. Ach. Ja. Nee. Ja. Männer? Ja. Mit sowas Ekligen beschäftigst du dich? Tja, ich bin eben mal so masochistisch. So ein nettes Mädchen beschäftigt sich mit Männern. Tja, was soll man sonst machen? Stimmt eigentlich. Erzähl mal, was? Inwiefern ist das ein Thema für dich, die Männer? Ja, ich bin seit 2 Jahren Single. Und eigentlich, also ich bin kein Typ, der jetzt so einen Mann sucht, einen Partner, aber so langsam möchte ich eigentlich doch wieder mich ein bisschen verlieben und ein bisschen Romantik und einfach was Schönes zu zweit erleben. Ja? Ja, und irgendwie finde ich nicht so den richtigen. Also wenn ich in eine Disco gehe, ich bin schon ein bisschen auffälliger Typ, habe lange Haare, also viele Männer stehen da drauf. Ja, aber ich bin ganz fasziniert, muss ich sagen, du bist so nett. Du klingst so süß, muss ich sagen, einfach nur süß. Danke. Ja. Beschreib dich mal äußerlich. Wir wollen uns ja die Tina jetzt auch mal richtig vorstellen. Größe? Ja, 1,70, also nicht ganz. Ja, und lange Haare, welche Farbe? Braune, lange Haare. Augenfarbe? Braun. Wow. Und Locken? Ja. Also ein Bild von einem Mädchen? Naja. Wie schwer bist du? Also so 51 Kilo. 51 Kilo, Topfigur? Ja. Ja. Du musst doch wahrscheinlich, wenn du in eine Diskothek bist, ständig angebaggert werden. Ja, es geht doch. Es geht wohl. Und da kürt nichts bei rum? Nee, also irgendwie meistens so gegen 3-4 Uhr kommen dann irgendwelche besoffenen Typen. Ah, die wollen wieder nur schmutzigen Sex mit dir haben, ne? Genau, und das tue ich überhaupt nicht. Das finde ich richtig von dir. Das ist nicht meine Welt. Das ist schön. Aber es muss doch auch sein, dass da mal ein netter Junge vor 4 Uhr und nicht besoffen dich anspricht. Ja, das stimmt, aber dann gefällt mir immer irgendetwas. Ja, du bist wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll, ne? Ja, das stimmt. Dann passt dir da das Ohr nicht und das Löckchen liegt nicht richtig bei ihm? Also äußerlich, das ist, also es sagen viele, aber es ist mir wirklich egal. Also der soll wirklich Sonne im Herzen haben. Und man muss das erkennen können, in den Augen. Ehrlich, das, ist das äußerlich egal? Das ist mir wirklich egal, aber meistens ist das so, dass Menschen, die gut aussehen, auch einen einigermaßen guten Charakter haben. Also es gibt natürlich Zicken oder arrogante Menschen, aber ich finde die auch dann irgendwie nicht schön. Mhm. Ich will dir sagen, ich habe in meinem Leben die gegenteilige Erfahrung gemacht. Je hübscher die Leute waren, desto schlechter war deren Charakter. Ja, ich meine das nicht schön in dem Sinne groß und dunkelhaarig und was weiß ich, sondern doch einigermaßen nach was aussehend. Also nicht. Also beschreib doch mal, wenn ich jetzt dir einen Mann zaubern könnte, wie sollte ich ihn dir ganz schnell jetzt in deine Wohnung zaubern? Wie sollte er aussehen? Der muss liebe Augen haben, wie zum Beispiel Harpe Kerkeling. Er hat so liebe Augen und so humorvoll ist er ja auch. Und das spiegelt sich im Aussehen einfach wieder. Ja, also liebe Augen und humorvoll, das ist schon mal wichtig. Ja, genau. Ja. Und ansonsten, das ist mir egal. Er kann dick sein, er kann ganz dick sein, ganz dünn sein, klein sein, riesig sein. Also dicke Menschen, die haben meistens wenig Ehrgeiz. Also ich finde zum Beispiel, er kann ruhig, ich habe mich schon mal in einen etwas dickeren verliebt. Also, könnte auch ein bisschen dicker sein. Ja, das kann er. Aber sag mal, nicht vernachlässigt. Du bist jetzt 2 Jahre Solo, hast du gesagt, ne? Ja. Warst du denn vorher länger in festen Händen? Ja. Also mein längstes waren 1,5 Jahre. Mhm. Also ich habe auch sehr spät angefangen. Erst mit 19 habe ich meinen ersten richtigen Freund kennengelernt. Und jetzt 2 Jahre wie eine Jungfrau gelebt? Ja, okay, da war mal was mit meinem Ex-Freund. Ah ja. Aber was machst du denn vom Beruf, Tina? Ich arbeite in einer Apotheke. Da hast du doch auch ganz viel Publikumskontakt. Nee, eher im kaufmännischen Bereich. Ach so, im Hintergrund irgendwo. Genau. Hast du den großen Freundeskreis? Es geht. Aber du bist nicht das Mauerblümchen, das alleine dann samstags zu Hause sitzt und strickt oder so? Nee, ich habe aber auch gesundheitliche Probleme. Deswegen bin ich häufig, wenn meine Freunde manchmal ausgehen, bin ich schon manchmal allein zu Hause. Was für gesundheitliche Probleme ich sind da? Ich habe Asthma. Ah ja, das ist natürlich eine Diskothek nicht der ideale Ort. Ne? Ja. Hast du sonst Hobbys noch? Ja, ich male sehr gerne. Manche finden das auch sehr gut, was ich zeichne. Ja. Und ich singe. Du singst? Und ich spreche immer deinen Text, der immer am Anfang kommt. ich liebe Werbesprüche. Also, wie meinst du, wenn ich die Begrüßung hier mache? Nein, also ich spreche mal, ich sag's mal. Ja, sag's mal. Domian, das 1 Live Talk Radio 08, im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Sowas liebe ich. Oder von Werbung. Das ist ja toll, du kannst ja ganz professionell mit der Stimme umgehen. Die Stimme klang gerade ganz anders. Ja. Du musst zum Radio, du musst zum Fernsehen. Das würde ich so gern. Also nicht ins Fernsehen unbedingt, aber zum Radio. Das wäre toll. Ich weiß dass Tausende von sehr netten jungen Männern die Sonne im Herzen haben, jetzt vor dem Fernseher schon hyperventilieren. Was für eine süße, süße Tina. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, aber ich sag's dir. Meine Mitarbeiter im Hintergrund sind auch hin und weg, lese ich hier gerade auf meinem Bildschirm. Die sollen sich lieber um die Arbeit kümmern. Ganz süß steht hier. Jan Hölz schreibt das und Wolfram Bischwikowski. Meine Jungs im Hintergrund. Danke. Tina, in welcher Gegend wohnst du denn? Nur mal so gefragt. Du musst es nicht genau sagen. Nur so. In Niedersachsen. In Niedersachsen. Mhm. Im schönen Niedersachsen. Ja. Gar in Hannover? Nein. Etwas kleiner. Auf dem Lande. Nicht ganz. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ich weiß. Ich kann dich doch jetzt nicht, dich armes Mädchen, in die Einsamkeit entlassen. Ich bin so traurig. Nein, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch und sehr glücklich, auch wenn ich alleine bin. Also ich suche nicht auf Biegen und Brechen, aber ich würde gerne. Aber nur ist auch mal genug Zeit vergangen, ne? Ja. Deshalb wolltest du dich auch mal so an die Öffentlichkeit wenden. Ja, das ist vielleicht ein Aufruf, vielleicht, also nicht, dass sich jemand meldet, aber vielleicht ins Universum, vielleicht kommt dann irgendwie was. Ja, der liebe Gott hört die Sendung auch ab und zu. Vielleicht genau. Kann der mal ein bisschen nach Niedersachsen reinfunken. Vielleicht hat er mich vergessen. Ja, du hast gerade gesagt, du singst doch gerne. Was singst du denn? Eigentlich alles gerne, aber Schlager, Soul, Rock? Ja, eigentlich von allem. Ein bisschen. Es muss mich einfach ansprechen. Was ist denn dein Lieblingsinterpret zurzeit? Oder überhaupt? Also im Moment singe ich immer das Lied von Big Brother. Sing es uns doch mal eben ganz kurz, bitte. Oh nein. Doch, nur ganz kurz, nur ansingen. Nein. Doch. Dann etwas Leiseres. Ja, sag mal. Was haben wir denn? Ein Vorschlag. Ja, ich weiß ja nicht, was du so magst. Was du so stehst. Zum Beispiel von den Bengals. Ja. Eternal Flame mag ich sehr gerne. Sing's mal ganz kurz an. Nur so ein paar Töne. Close your eyes. Give me your hand. Oh nee, jetzt ging das gerade nicht. Doch. Das war nicht gut. Uns lief gerade schon ein bisschen, es wurde schon so ein bisschen gänsehautig überall. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Aber jetzt ganz im Ernst, schöne Stimme, wirklich eine gute Stimme für solche Sachen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nee, merkt man überhaupt gar nicht. Vielleicht solltest du mal dich für Big Brother bewerben. Habe ich mir auch schon gedacht. Das wäre doch toll, aber du bist eigentlich viel zu nett für Big Brother. Obwohl, bewirb dich bitte, da sind ja nur schreckliche Frauen drin. Ich habe es heute Abend mal wieder gesehen, ne? Ich auch. Und diese Ebro geht mir auf den... Ja, die ist ein bisschen nervig, das stimmt. Dieses kleine Mädchengetue und Geschnatter und Gegacker. Ne? Das geht mir auch. Was wären wir alle froh, wenn Tina da wäre und ab und zu schön singen würde und lachen und so. Ich glaube, ich kann mich auch nicht verstellen. Also ich wäre wahrscheinlich ein bisschen schüchtern mit Duschen und so. Also ja. Das wäre nicht so mein Ding, naja. Nackig da. Aber ach, wir haben doch alle schon mal nackte Mädels gesehen. Also könntest du da auch nackt duschen. Außerdem hätten wir da viel Freude. Ja, ich glaube, ich wäre auch irgendwann wirklich genauso, wie ich bin. Also ich würde auch wirklich singen, auch wenn ich mir denken würde, da gucken Millionen Zuschauer zu. Aber ich glaube, ja. Ich könnte mich nicht so verstellen. Ich glaube, ich wäre wirklich so, wie ich bin. Tina, ich könnte jetzt die ganze Sendung mit dir reden. Ja. Und noch viel länger natürlich. Und noch viel länger. Ja, du bist sehr sympathisch, auch wenn man direkt mit dir spricht. Also so vorm Fernseher habe ich mir das auch immer gedacht, dass du sehr nett bist, aber so direkt mit dir zu sprechen, das ist sehr angenehm. Das ist ein tolles Kompliment, wenn Tina das zu mir sagt. Tina aus Niedersachsen. Mensch, also jetzt kann ich dir nur Glück wünschen. Also was sind denn das für dumme Jungs in Niedersachsen, dass sie so ein Mädchen bisher übersehen haben? Dumm nicht, aber die haben ein falsches Bild. Ja, das glaube ich. Die achten halt sehr auf mein Äußeres und die denken halt, dass ich irgendwie viel erwarte. Dass sie unbedingt so super toll sein müssten. Dann solltest du dich vielleicht mal ein bisschen schlichter kleiden oder ein bisschen schlichter rausgehen. Ja, aber dann müsste ich mich verstellen. Ah ja, verstehe. Du willst ja authentisch sein. Ja, genau. Ich will jemanden, der mich so sieht, wie ich bin, auch in meiner Fassade. Pass auf, Tina, ich werde dieses Gespräch und dich werde ich nicht vergessen so schnell. Ich möchte einfach mal ein bisschen so mit dir in Kontakt bleiben. Ja. Ich möchte von dir zum Beispiel so nach Weihnachten noch mal etwas hören, ob sich denn was in Sachen Männer und Jungs getan hat. Mhm. Das heißt, entweder rufen wir dich dann nochmal an. Wir haben ja jetzt deine Telefonnummer, wenn wir das dürfen. Ja, gerne. Dann würden wir dich jetzt im Januar nach unserer Winterpause, nach der Weihnachtspause anrufen. Mhm. Und dann erzählst du mir, wie du Weihnachten gefeiert hast. Mhm. Wie du Silvester gefeiert hast. Und wir haben viel zu plaudern dann. Okay. Okay, das machen wir, ne? Okay. Und ich hoffe auf gute Nachrichten dann. Ja, ich auch. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Ach, das war aber schön. 1.32 Uhr und 40 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 33 und 34 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Wir sind offen. Ich bin offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, hier jetzt live, in tiefer Nacht, im Radio, im Fernsehen, dann ruft mich an, kostenfrei 0800 5678 111. oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Und bevor wir jetzt weitermachen, gibt's eine kleine Domian-Postecke mal wieder. Ich habe einen Fax bekommen aus Potsdam von Anne. Anna. Anna ist 30 Jahre alt und sie schreibt: Hallo Domian, ich schätze ja deine engagierte Art und finde es gut, dass du auch deine Meinung sagst. Aber ich finde, in Sachen Strafvollzug bist du zu hart. Niemand wird freiwillig zum Täter. Die meisten waren selbst jahrelang Opfer, Opfer von Gewalt in der Familie und ihrem Umfeld. Niemand wird böse geboren. Ich finde, dass man auch die Vergangenheit und die Kindheit von Tätern berücksichtigen soll. Ich finde, Anna, dass man sie berücksichtigen soll, ja. Aber ich finde, das darf keine strafmildernde Auswirkung haben. Die Meinung von Anna aus Potsdam. Moritz, 29 Jahre alt, aus Aschaffenburg, schreibt: Lieber Jürgen Domian, ich habe das neue Buch über dich gekauft und gelesen. Kompliment. Ich weiß jetzt richtig Bescheid, wie es bei euch und bei dir hinter den Kulissen abgeht. Aber eine große Frage bleibt noch offen. Warum hast du dich halbnackt mit einem Pfeil im Herzen für das Cover des Buches fotografieren lassen? Wäre nett, wenn du es mir und uns, deinen Fans, sagen würdest. Beste Grüße, Moritz. Ganz einfach, Moritz, weil mir diese Sendung hier seit über 5 Jahren, mitten ins Herz geht. Und daher der Pfeil mitten im Herz, auf dem Cover des Buches. Damia, eine Frau namens Damia, hat mir gemailt: Liebes Domian-Team und lieber Jürgen, viele Grüße sendet euch Damia. Mein Freund hat gerade eine Ladehemmung. Aus diesem Grund vertreibe ich mir die Zeit und blinzle mal so ein bisschen auf eure Homepage. Jetzt denkt er gerade, er kriegt's mit ein paar Erdnüssen wieder hin. Der Träumer. Ich wünsche euch eine gute Sendung heute Nacht. Danke, dass du da bist, Jürgen. Große Damia mit Erdnüssen. Habe ich auch noch nie gehört. Übrigens, im Internet könnt ihr uns erreichen. Mittlerweile unter 1, 2, 3, 4 Adressen. Unter 1live.de, könnt ihr sehen im Fernsehen. Unter www.maomedia.de. Und bei maomedia.de gibt es auch ein Gewinnspiel, habe ich gesehen. Und da kann man, wie das bei einem Gewinnspiel so üblich ist, auch was gewinnen. Oder unter www.nachtlager.de. Unter all diesen Adressen kriegt ihr Infos über Domian. Oder eine ganz neue Seite: www.domianfanclub.de. Ne, habt das alles mitgekriegt? www.1live.de, www.maomedia.de, www.nachtlager.de und www.domianfanclub.de. Und ein Brief noch von Sarah, 15 Jahre, aus Berlin. Die schreibt: Hallo Domian, ich finde dich ja ziemlich cool, aber es ist total gemein von dir, dass du im Fernsehen immer so schlecht über Walter aus dem Big Brother Haus sprichst. Er ist doch so süß und lieb und meint es doch immer nur gut. Genau das ist es, Sarah. Genau das ist es. Das ist eine böse Schauspielerei von dem, finde ich. Finde ich wirklich. Der ist gar nicht so süß und so nett. Stefan, 17 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. So, Stefan, hier sind wir beide dran. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur 2000. Sendung. Dankeschön. Ja, wollte ich erstmal loswerden. Ja, danke, ist ja schon eine Weile her, aber die Glückwünsche nehme ich gerne an. Und ich glaube, ich habe mich auch gleich gerade in die Tina verliebt. Also ich möchte nicht wissen, wie viele gerade sich verliebt haben, spontan. Ja, ich weiß auch nicht. So nett, ne? Ja, kann mir gar nicht vorstellen, dass sie Single ist. Ich auch nicht. Niemand kann sich das vorstellen. Nein. Aber deshalb hast du nicht angerufen. Nee, ich habe wegen was ganz anderem angerufen. Erzähl. Ja, in der Schule nehmen wir dich gerade durch. Also dann ihr nehmt mich in der Schule durch? Ja, also ich habe unsere Lehrerin darauf aufmerksam gemacht, weil ich ja schon 2 Jahre Domian höre. Ja. Und du kannst perfekt zuhören. Also du kannst richtig die Ausstrahlung vom Zuhören, die bringst du einfach rüber. Also. Aha, vielen Dank, dass du das so sagst. Und ja, so siehst. Was macht ihr jetzt genau in der Schule mit mir? Ja, also wir besprechen die Hintergründe des Zuhörens von dir. Die Hintergründe des Zuhörens? Ja, es gibt da so gewisse Teile, also 4 Kriterien. Und du hast halt 3 davon. Aha. 3 Kriterien. Und das sind die wichtigsten. Erkläre mir, welche Kriterien ich habe. Da gibt es einmal das Aufnehmende, das Aktive. Ja. Und ja, Aufnehmer hatte ich das schon. Und das Aufmerksame. Aha. zuhören. Aha. Wie macht ihr das? Spielt ihr dann ganze Sendungen im Unterricht durch? Ja, also ich nehme immer die Videos auf von dir. Ich habe ja viele. Mhm. Und ja. Du suchst wahrscheinlich die schweinischen Themen raus, ne? Die knallharten Sexthemen. Nein, nein, ganz normal. Damit die arme Lehrerin rot wird. Nein. Wenn du, nein. Die, wir haben ja schon fast einen Domian-Fanclub in der Schule. Das ist echt so. Und ja, wir suchen eigentlich auch ganz normale Themen. Ganz normale Themen? Ja. Und in welchem Fach wird das gemacht? Deutsch. In Deutsch? Ja. Und wie lange geht das jetzt schon so? Ja, jetzt erstmal seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Das ist so ein Projekt. Das ist dann nach ein paar Wochen wahrscheinlich auch abgegrast. Ne? Mhm. Was war denn so das Gespräch, was euch am meisten im Unterricht bisher... Ja, das war vor einer Woche mit der Blinden. Ja. Oder ich weiß nicht, am Montag war es auf jeden Fall. Kann sein, ja. Blinden, die nicht flirten kann. Ja, genau. Das ist, ich glaube, es war Montag vor einer Woche oder vor 2 Wochen. Ich weiß nicht. Ja. Ja, also das ist ja eine große Ehre für mich. Was für eine Schule ist das? Wirtschaftsschule. Wirtschaftsschule. Ja. Und alle waren gleich damit einverstanden? Ja, und sie waren direkt einverstanden. Ich habe eigentlich so erzählt, ja, das ist eigentlich, ja, wir schreiben dann auch nicht viel direkt. Und dann waren auch gleich alle begeistert davon. Mhm. Nun habt ihr mich ja schon streng unter die Lupe genommen. Ja. Gibt es denn auch eine Kritik oder einen Hinweis? Nee, eigentlich nur super. Also nur super? Alle begeistert. Mann, so viel Ehre. Na. So viel, also ich kann nichts lernen jetzt. Aber wenn ihr jetzt noch weiter an mir und um mich herum forscht und euch irgendwas auffällt, dann schreibt mir ganz einfach. Finde ich natürlich interessant. Ne? Das machen wir. Sehr gerne, das finde ich gut. So, dann grüßen wir jetzt mal, sag mal die Schule, wie die heißt. Wirtschaftsschule in Steinfurt. Wirtschaftsschule in Steinfurt. Ja, und die Klasse ist BF2H0. BF2H0. Darf ich noch 2 grüßen? Na klar. Ja, den Klaus 4 von 1 Live. Ja. Und den Stefan Raab. Ja, vielleicht guckt der Stefan zu. Ja. Wer weiß. Ja. Und ich grüße ganz einfach jetzt auch deine Klasse, die Lehrerin, die Deutschlehrerin, wie heißt die denn? Ja, Frau Möllers. Frau Möllers. Ja. Also Frau Möllers, ich finde es ganz toll, dass Sie sich darauf eingelassen haben und es ist eine große Ehre für mich. Ja. Schönen Gruß an euch alle. Das Buch ist von dir super, das wollte ich auch noch sagen. Dankeschön. Okay. Ach, so viel Lob. Mein ja, der, ja, ja, ja. Einfach super, die Sendung von dir. Stefan, alles Gute. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 5678 111, Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Roland und Ralf sehe ich hier. 45. Ja, ich grüße dich, Domian. Spreche ich mit Roland? Ja. Roland ist 37. Nein, ich bin 31 und mein Freund ist 45. Also. Es geht ganz einfach darum, wir haben schon mal vor 2 Jahren mit dir gesprochen. Und zwar ging es um das Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ha, jetzt kommen wir der Sache ja schon näher, ne? Nach dem, was heute im Bundestag geschehen ist. Ja, darauf will ich raus. Ja. Und vor 2 Jahren hast du damals gesagt, wenn es soweit ist, sollen wir uns mal bei dir melden. Und so, es ist soweit. Jetzt ist es fast soweit, ne? Fast. Ja. Du musst nur durch den Bundesrat durch. Ja. Und ich denke mal, dass dann Anfang Januar es bei uns soweit sein wird. Naja, vielleicht ein bisschen später, glaube ich noch. Aber ist ja egal. Ja, ist egal. Dann werden Roland und Ralf heiraten. Auf jeden Fall. Ja, das war jetzt das waren 2 Jahre, wo ihr habt jetzt drauf achten müssen. Ja. Seid ihr denn mit dem Gesetz, so wie es jetzt geplant ist, zufrieden? Ich denke mal, das ist ein Anfang. Mhm. Es ist auch ein großer Schritt in der Richtung, die wir eigentlich haben wollen. Mhm. Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, aber wir sind erstmal zufrieden. Ja, was meinst du, was könnte mehr sein? Was kritisierst du? Im Großen und Ganzen erstmal nichts. Ich denke mal, das Adoptionsrecht muss ja nicht sofort sein. Mhm. So wie es in Holland ab nächstes Jahr, glaube ich, möglich ist. Mhm. Und so wie es jetzt aussieht, ich denke mal, warum nicht? Ich finde auch, es ist besser als die Situation, die vorher rechtlich da war. Ja. Und das Adoptionsrecht kommt auch noch. Ne? Gucken wir mal 5 oder 10 Jahre weiter, dann wird das auch noch den homosexuellen Menschen zugestanden. Ich hoffe es. Du gibst mir mal den Ralf. Kein Problem. Ja. Ich gebe dir mal. Hallo Lomian. Hallo Ralf, das sind ja tolle Nachrichten. Ihr beiden werdet heiraten. Ja, erstmal zu das Thema Tina. Tina war ja super, ne? Ja, die war super. Ja, wir haben uns vor 2 Jahren schon mal unterhalten gehabt, wir beide. Ja. Kannst du über Jürgen und Uwe und der Name, der war bei dir live. In CSTN oder... Ja, jetzt dämmert es aber richtig. Ja, natürlich, klar. Ja, ja, ja. Haben wir dafür gesorgt. Ja. Und du sagtest, wir sollten uns ruhig mal wieder melden, wenn es mal soweit ist, wenn wir meinen, es ist soweit. So ist das auch sehr schön, so will ich euch auch. Und jetzt, immer wollten wir uns dir das berichten lassen. Soweit ist vielleicht. Welche Pläne? Also wenn es jetzt alles so in die Gänge kommt und auch verabschiedet wird, wie plant ihr denn eure Hochzeit, eure Eheschließung? Ich denke mal, da müssen wir erst einmal überlegen, Domian, wie das überhaupt jetzt genau alles laufen soll. Jedenfalls, du hattest ja damals vorgeschlagen mit weiße Kutsche und so. Jetzt guckst du so richtig, ja. Und irgendwie nageln wir dich ja dann auch fest, aber da reden wir doch noch über, wenn es soweit kommt. Hab ich gesagt, dass ich da mitfahren will in der weißen Kutsche? Ja, da war was. Also wir haben es heute noch auf Video, Domian. Also ich kann mich da nicht rausreden. Nein, sinnlos. Wir wahrscheinlich habe ich im Eifer des Gefechtes gesagt, wenn ihr beiden heiratet, komme ich und... Ja, und du wolltest kommen und mit einer weißen Kutsche und was du da alles. Also wir haben auch Video und wir gucken es auch sehr oft an, die ist auch ganz interessant. Nee, aber im Ernst, habt ihr Pläne, wie ihr es machen wollt? Ja, wir haben Pläne. Also wenn, dann machen wir das hauptsächlich nur deswegen, wegen der Absicherung mit Rente und alles. Mhm. Ne? Also keine große Zeremonie? Nein, ist auch nicht zu groß, wenn um Gottes Willen. Ganz normale Freundeskreise. Mhm. Und, Herrgott, ja gut, wenn es in der Kirche ist, dann warum nicht? Mhm. Und normale Hochzeit. Ja, aus welcher Stadt kommt ihr nochmal? Aus Göttingen. Aus Göttingen, so war das, genau, aus Göttingen. Liste. Hast du gerade auch gesagt, genau, so war es. Ja, dann kann ich nur hoffen für all diejenigen, die das vorhaben, dass es nun wirklich auch Gesetz wird und dass ihr das auch dürft. Richtig. Und vielleicht sollten wir dann nochmal miteinander reden, wenn es dann soweit ist. Das werden wir so müssen, ne? Das werden wir schon müssen, nach dem, was ich damals da von mir gegeben habe. Überleg mal, wenn wir dann noch so eine tolle Frau haben wie die Tina da, die so ein bisschen singt, ne? Tina singt und streut Rosenblätter. Das klappt ja hundertprozentig, ne? Ist das nicht toll? Und ich moderiere das Ganze. Das und perfekte Heirat. Ihr Lieben, du grüßt den Roland mir nochmal herzlich. Mari. Wir drücken uns all die Daumen, dass das auch dann so durchkommt jetzt. Okay, ne? Und mein Arbeitskollegen, der Steffen, den ich eben noch alarmiert habe, der hört dich auch zu und der lacht sich jetzt wahrscheinlich ins Fäustchen. Hallo Steffen. Tschüss, ihr beiden. Ja, und Domian, viel Spaß noch und alle und dein Team. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Monika, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Monika. Ja, hallo Domian. Ich bin mit dir verbunden. Ja. Um welches Thema geht es? Es geht um meine Ehe. Ja. Ich bin seit vergangene Woche 24 Jahre verheiratet. Mhm. Und wir haben drei Kinder. Die älteste ist verheiratet. Ja. Und es geht jetzt darum, mein Mann, er will es zwar nicht zugeben, er hat hier in der Nachbarschaft eine Liebschaft. Schon lange? Bitte? Schon lange? Ja, das geht jetzt schon seit anderthalb Jahren so. Die wohnt alleine und er fährt sie auch mittlerweile zur Arbeit. Mhm. Aber er beschwört mir immer wieder, also er würde nur mich lieben, aber es vergeht kein Tag, wo er nicht 50 oder 100 Mal diesen Namen ausspricht. 50 oder 100 Mal diesen Namen ausspricht? In deiner Anwesenheit? Ja. Wie spricht er denn dann über diese Frau? Ja, wie soll ich jetzt sagen? Also er erzählt ganz einfach über die, oder? Erzählt von der. Hm? Er erzählt von der. Und dann heißt es dann immer wieder, ja, die und die. Und die hat das gesagt und die hat das gesagt und ich muss sie wieder helfen. Mhm. Und morgen ist er auch wieder da. Mhm. Und also... Weißt du, dass da was läuft? Bist du dir nur fast ganz sicher? Ich weiß es. Wir hatten voriges Jahr Kirmes hier im Ort. Mhm. Und da ist das Ganze eskaliert. Weil die beiden, die haben also praktisch auf einer Bank gesessen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und hier im Ort wissen sie auch alles, was läuft. Mhm. Und ja, die haben auf einer Bank gesessen, haben die auch Händchen gehalten? Oder? Die haben Händchen gehalten und mein Mann ist auch ihr in der Hose gewesen. In aller Öffentlichkeit? Ja. Mhm. Und das haben andere Leute gesehen? Ja. Und die haben dir das dann erzählt? Ja, nein, ich habe es selber gesehen. Ach, du hast es selbst sogar gesehen? Ja. Und warum bist du nicht dazwischen gegangen? Was sollte ich denn machen? Mein Mann, der hatte viel getrunken. Mhm. Und ich habe dann mit anderen an der Theke gesessen. Da war natürlich Nachtgespräch oder Abendgespräch. Mhm. Da guck doch mal. Und ich habe dann da auch gesessen und habe geweint. Und du hast es so aus der Entfernung gesehen? Du gucktest da so rüber und da war er zugange und war am Fummeln mit der Frau? Ja. Mhm. Und dann bist du denn nachher gemeinsam mit ihm nach Hause gegangen? Danach? Nein, er ist alleine nach Hause gegangen und ich bin dann später nachgegangen. Und hast du dann was gesagt zu Hause? Ach, ich bin jetzt laufend am Sagen. Mhm. Ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, schmeiße ich ihm die Klamotten aus dem Fenster. Mhm. Und dann kann er nach drüben gehen und er kann mit ihr, mhm, das weiß ich, was machen. Und er streitet permanent ab? Ja, er sagt immer, ich liebe dich, mhm, nur dich, du bist mein Möhnchen. Und ja, sag ich, was soll ich denn davon halten? Mhm. Das ist, in meinen Augen ist das irgendwie ein bisschen pervers. Ich sag, wir haben 3 Kinder zusammen. Mhm. Die älteste ist verheiratet. Mhm. Die jüngste ist 13. Mhm. Ich sag, was soll ich davon halten? Ich sag, lass doch die Finger von der Frau. Mhm. Aber wenn ich hier mal was sage, mach mir bitte das und das, hat er keine Zeit, mhm, gehe ich ihn suchen. Mhm. Wo ist er? Drüben. Wenn du von ihm verlangen würdest, Monika, ich möchte, dass du keinen Kontakt mehr mit der Frau hast. Wie würde er damit umgehen, mit der Forderung? Es ist im Moment sehr, sehr schwierig, weil die Schwester von der Frau, die ist mit meinem Schwager jetzt verheiratet. Mhm. Die Schwester von der Frau ist mit deinem... Ist mit meinem Schwager, also mit dem Bruder von meinem Mann verheiratet. Mhm. Seit Mai. Und die Frau, die hat auch 3 Kinder. Mhm. Und wie soll ich das jetzt erklären? Gut, aber deshalb muss er ja keinen Kontakt mit dieser Frau haben. Nur weil es da diese verwandtschaftliche Verwicklung gibt. Nein, normalerweise nicht. Aber das ist, die Frau, die hat keinen Führerschein. Mhm. Und die geht, also außerhalb hier von dem Ort, muss die arbeiten. Mhm. Und die hat Früh- und Spätschicht. Ja. Also von morgens 6, ja, bis mittags 2. Ja. Und die andere Woche von 2 bis abends 10. Ja. Mein Mann, der fährt extra morgens um 5:30 mit ihr zur Arbeit. Aber Monika, das muss dein Mann doch nicht machen. Dann muss die Frau. Er nicht, aber er tut. Ja, dann. Und er verlangt von mir, wenn die Spätschicht hat, wir haben also 2 Autos, mhm, wenn die Spätschicht hat, wie jetzt nächste Woche, mhm, weil mein Mann arbeiten geht, mhm, fahre ich diese Frau um 2:30 zu ihrer Arbeitsstätte. Du? Ich. Du fährst die Frau? Ja. Und du sitzt dann neben der Frau im Auto? Ja. Was redet ihr denn miteinander? Gar nichts. Aber du tust es? Ja. Aber warum, Monika, warum? Ja, was soll ich machen? Du sollst sie nicht fahren und du sollst auch darauf bestehen, dass wenn das so offensichtlich ist, wie du es jetzt geschildert hast, dann kannst du, finde ich, hast du das Recht zu sagen, auch deinem Mann zu sagen, ich möchte, dass du keinen Kontakt mit der Frau hast und dass er das nicht mehr macht. Wie die zur Arbeit kommt, das ist deren Problem, da muss die sich drüber Gedanken machen. Ihr seid doch nicht der Fahrdienst von dieser Frau. Nein, erstens das nicht. Zweitens will ich dazu sagen, diese Frau ist mittlerweile den Führerschein am Machen. Mhm. Und mein Mann fährt sie dienstags und donnerstags um 6 Uhr auch noch zur Fahrschule. Es wird ja immer doller. Ja. Aber weißt du, was ich auch wieder jetzt auch in diesem Fall glaube? Dass du viel zu viel mit dir machen lässt. Und dass du die Zügel viel zu locker laufen lässt. So, dass es sogar so weit geht, dass du die Frau, quasi deine Nebenbuhlerin, auch noch zur Arbeit fährst. Ist doch Wahnsinn, Monika. Ja, sicher ist das Wahnsinn. Ich weiß es ja. Ich habe auch schon so oft gesagt, ich fahre sie nicht mehr. Mhm. Aber... Ja, was ist denn dann, wenn du sagst, nein, ich fahre sie nicht mehr? Was passiert denn dann? Was sagt er? Was ist dann los? Das weiß ich nicht. Ja, dann versuch, zieh es doch mal durch, Mensch. Das ist ja auch. Die Frau, die hat jetzt vor einem halben Jahr ihren Freund verloren, mhm, mit, ja, was soll ich sagen, die Frau, die ist 32, mhm, mein Mann wird jetzt 50 und die hatte einen Freund von ungefähr 60 Jahren, mhm, der ist jetzt vor einem halben Jahr im Herzinfarkt gestorben. Mhm. Ich bin mit der Frau überall hingefahren, mhm, habe sie ins Krankenhaus begleitet, dass sie ihn noch 3-mal gesehen hat, mhm, den einen Typen. Mhm. Also ich werde praktisch von meinem Mann so ein bisschen unter Druck gesetzt. So, und ich sage dir jetzt, ich sage dir meine Meinung zu dem Fall. Lass dich nicht weiter unter Druck setzen, sondern setze du ruhig deinen Mann jetzt unter Druck. Nämlich in dem Sinne, in dem du sagst, pass mal auf, mein Lieber, wenn ich dein Möhnchen bin und du mich so lieb hast, dann tu das auch jetzt mal für das Möhnchen. Ich möchte nicht mehr, dass du mit der Frau verkehrst und ich werde mit der Frau auch nichts mehr zu tun haben. Hau mal auf den Tisch, Monika. Und lass dich da nicht ausnutzen. Ich bin ja schon eine Frau, die schon auf den Tisch haut, aber er macht's einfach nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass. Wenn du das nicht sein lässt, ich schmeiße die Klamotten aus dem Fenster, du kannst drüben schlafen. Ja, ich glaube, der nimmt dich gar nicht richtig ernst. Fang doch einfach mal in der Weise an, indem du sagst, ich fahre sie nicht mehr. Das ist doch schon mal eine klare Entscheidung und eine klare Tat. Ich glaube, das geht nur so. Du machst dich ja zum Affen da. Ja, sicher mache ich mich zum Affen. Also, hau auf den Tisch und du rufst mich in 2 Wochen nochmal an und erzählst mir, wie es sich entwickelt hat, okay? Komme ich denn auch da durch? Oder wir rufen dich an, das ist, glaube ich, die beste Lösung. Ja, Ich spreche jetzt gleich nochmal mit der Redaktion, okay? Das wäre mir lieb. Also, toi, toi, toi. Und also, ich weiß nämlich sonst nicht mehr, was ich machen soll. Ja, und ich bin gespannt in 2 Wochen, wie es weitergegangen ist. Ruft ihr mich denn wirklich an? Wir rufen dich an, absolut, ja, das habe ich jetzt gesagt, ja. Gut. Alles Gute bis dahin. Alles klar. Und durchgreifen. Schön. Schönen Abend noch. Tschüss, Monika. Gut, tschüss. Gabi, 24, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Gabi. Ich 24, 33. 33? Ha, da habe ich mich verlesen. Ja, ich habe auch nicht so ein lustiges Thema wie Tina. Nämlich? Nee, mein Thema wäre für gestern deine Sendung gut gewesen. Das darf nie mehr passieren. Mhm. Was denn? Ich bin spielsüchtig. Mhm. Seit wann denn schon? 4 Jahre, aber dieses Jahr ist ganz schlimm gewesen. Was spielst du? Geldautomat. Wie viel hast du in diesen Jahren schon verspielt? Boah, ja, also monatlich so zwischen 4.000 bis 6.000 Mark. Und wie kommst du an das Geld? Sagen wir mal so, ich habe 3 Kinder noch, muss ich noch dazu sagen. Mhm. Und ja, Kindergeld, Unterhaltsgeld und... Ich muss dazu sagen, ich gehe zwar arbeiten, aber halt schwarz. Und dann kommt dann Arbeitslosengeld dazu und in der Gastronomie. Wenn du dann jeden Tag 10 Stunden arbeitest, kommen dann auch so 100 Mark zusammen plus Trinkgeld. Also wie hoch ist denn dein Einkommen im Monat? Gewesen. Ich habe jetzt viel abgebaut von den Einnahmen, weil ich viel aufgehört habe. Also ich habe ja noch Diskothek gemacht, Freitag, Samstag 20 Stunden gearbeitet. Ich will mir das nur so vorstellen. Du ich habe 6.000 Mark insgesamt gehabt. Ah, ja, dann 4.000 Mark verbraten. Ja, und der Rest dann fürs Leben. Du bist alleinerziehende Mutter. Ja. Wie viele Kinder? 3. 3 Kinder. Und im Moment ist es ganz schlimm? Ja, also ich habe vor, 4 Wochen habe ich eine Therapie angefangen. Ach so. Selbsthilfegruppe, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht. Ich habe ja auch zum Februar eine Zwangsräumung in der Wohnung. Also ist schon ganz schön schlimm. Zwangsräumung in der Wohnung, was bedeutet das mit 3 Kindern? Dass ich raus muss. Ja, wohin? Keine Ahnung. Wie alt sind deine Kinder? 8, 12 und 14. Und die Zwangsräumung steht fest? Ja. Du weißt nicht, wo ihr im Februar wohnen werdet? Nein, ich nehme mal an, weil bei uns in der Stadt gibt es ja so wie in vielen Großstädten so eine Teile, wo man dann da hinkommt. Aber das Jugendamt meldet sich jetzt schon und ich weiß ja nicht, was daraus kommt. Du hast Angst, die Kinder vielleicht sogar zu verlieren? Ja. Wieso Zwangsräumung? Ja, weil ich halt alles verspielt habe und die halt die Miete nicht bezahlt habe. Die Miete hast du auch nicht gezahlt? Ich dachte, dass du so die normalen Ausgaben hast tätigen können. Hatte ich noch bis April, aber dann war es zu schlimm, dass ich das auch nicht mehr gemacht habe. Du hast gerade gesagt, du machst Therapie, Selbsthilfegruppe, aber du hast es mit so einem Beigeschmack gesagt, dass ich den Eindruck gerade hatte, dir ist das hier so ganz geheuer, diese Therapie. Und du hast Angst, dass du wieder rückfällig wirst? Ja, ich habe jetzt 3 Wochen nicht gespielt, wo eigentlich auch ich stolz drauf bin. Denke ich mal, kann ich auch. Aber ich habe heute mit meinem Sohn drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, der hat 3 Stunden geweint. Ich habe versucht, ihm das zu erklären. Wie alt ist der Sohn? Der wird im Februar 15. Und ja, er hat halt bitterlich geweint. Und er ist dann ins Bett gegangen und hat dann noch 2 Stunden geweint. Aber Gabi, bei allem Respekt vor dieser Sucht, und ich nehme das als Sucht wirklich ernst, Ist denn das nicht für dich eine Motivation, wirklich alle Kraft in dir in Gang zu setzen, wenn du deine Kinder vor Augen hast, dass du es, wenn du es nicht für dich tust, wenigstens für die Kinder tust? Ja, natürlich. Deswegen habe ich auch diese Therapie angenommen. Ja. Und ich bin jetzt so mit der Wohnungsgesellschaft also verblieben, dass halt, wenn ich jetzt diese Therapie durchziehe oder diese Selbsthilfegruppe, weil Therapie kann ich ja nur außerhalb machen, dass es da Möglichkeiten gibt, dass ich vielleicht die Wohnung behalte. Mhm. Und ich aber selber Angst habe, dass ich es aus diesem Grund nur mache. Diese Selbsthilfegruppe, davor habe ich Angst. Ich meine, ich bin jetzt 3 Wochen nicht gewesen. Naja, aber gut, aber wenn das jetzt erstmal der Grund ist, ist ja auch schon mal gut. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Grund, dass ihr die Wohnung behalten könnt. Ja. Gabi, jetzt, es tut mir irre leid, die Sendung geht gerade zu Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Mhm. Ich würde aber gerne, dass wir noch ein bisschen mit dir reden. Leg doch mal auf und die Annette, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Okay. Machen wir das so. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und halt wirklich durch. Denk an die Kinder und denk an die Wohnung. Okay. Von Herzen alles Gute. Wir rufen gleich nochmal an. Okay. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Anne Buchholz, Stefan Gehrig, Roland Lohr, Johannes Hiller und Ferdinand Mies. Unser Themen nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Meine Beichte und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dramatische Lebensveränderungen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag und dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Schönes Wochenende. Bis dahin. Bye, bye. Zwei Uhr. Sie hören Nachrichten vom Norddeutschen Rundfunk. Washington. Angesichts des ungewissen Ausgangs der amerikanischen Präsidentschaftswahlen geht der republikanische Kandidat Bush jetzt in die Offensive. Erstmals forderte er seinen demokratischen Kontrahenten Gore persönlich auf, im Interesse des Landes zu handeln. Im texanischen Austin verlangte er, Gore solle nachgeben und das Ergebnis im umkämpften Bundesstaat Florida nicht weiter anfechten. Dort soll der Ausgang der Wahl in der kommenden Woche verkündet werden. Unterdessen ist auch das Rennen im Staat New Mexico wieder offen. Dort schmolz der Vorsprung Gores nach US-Fernsehberichten auf etwa 100 Stimmen zusammen. Zuvor hatte es wegen eines Computerfehlers Neuauszählungen gegeben. Außerdem soll es in einem Bezirk zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. München. Die rechtliche Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften ist nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Goppel verfassungswidrig. Eine Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht sei unausgegeben.